halte doch noch einen Augenblick den Kopf still, Theodora. Ich bin ja gleich fertig. Und ich, einer stieg da laut dran aus seiner Kehle. Sommerloch. Hier in Sommerloch. Bonjour. Wir in Sommerloch. Wir topfen rum. Sommerloch. Sommerloch. Wir in Sommerloch. Sommerloch. Sommerloch. Wir topfen rum. Halte doch noch einen Augenblick den Kopf still, Theodora. Ich bin ja gleich fertig. Einer stieg da laut dran aus seiner Kehle. Sommerloch. Wir in Sommerloch. Hier in Sommerloch. Wir topfen rum jeden Sommer. Sommerloch. Erstickte Laute dringen aus unserer Kehle hier in Sommerloch. Beim Rumtopfen. Wir topfen rum. Am St. Nimmerleinstag. In Sommerloch. Das ist heute. Ihr seid dabei. In Sommerloch. Haltet doch noch einen Augenblick den Kopf still, Theodora. Erstickte Laute in Sommerloch. Hier bei uns in Deutschland. Jeden Sommer. Echt Welt, wir topfen rum. Am St. Nimmerleinstag, wir topfen rum. Jeden Sommer. Wir topfen rum. Am St. Nimmerleinstag. Halte doch noch einen Augenblick den Kopf still, Theodora. Bin ja gleich fertig. Ein Stück der Laut aus seiner Kehle. Und zwar beim Rumtopfen im Sommerloch. Im Sommerloch. Sommerloch. Das ist Sommerloch. Wir topfen rum. Das ist Sommerloch, wie es rumtopft jeden Sommer. Erstickte Laute dringen aus unserer Kehle. Wir topfen nur einen Sommer, aber jedes Jahr wieder. Wir topfen rum. Im Sommerloch. Sommerloch in Deutschland, mitten in Deutschland. Rum. Rum. Wir topfen rum. Halte doch noch einen Augenblick den Kopf still, Theodora. Dieser Platz steht im Zentrum unserer gesellschaftlichen Verantwortung und ist untrennbar mit der deutschen Geschichte verknüpft. Er kann nur wieder zum Leben erweckt werden, wenn die Bürger und die Besucher dieser Stadt ihren neuen Platz nehmen und leben. Wir wollen bereits die Bauzeit nutzen, damit die Menschen ihren Platz wiederentdecken können. Sie sollen diesen Platz wachsen sehen. Sie sollen sich unmittelbar dort aufhalten können. Es geht uns um ihre Akzeptanz, wenn wir die Baustelle öffnen und Kulturereignisse ermöglichen. Hören Sie bitte auf zu lachen. Bitte aufhören zu lachen. Entschuldigen Sie. Ja, also eine ganz ausgezeichnete Rede hat der Bürgermeister da gehalten. Ich habe mich also köstlich amüsiert. Ganz herzlich. Sie haben sich amüsiert. So sehen Sie aus. So, ja, selbstverständlich. Also ich habe wirklich meinen Spaß gehabt. Ich nehme an, Sie sind Sommerlöcher. Nein. Ja, das ist ein populärer, weit verbreiteter Irrtum leider. Es heißt also Sommerlocherer und Sommerlochererinnen, wenn Sie das bitte zur Kenntnis nehmen würden. Das ist nicht lustig. Wenn Sie es vielleicht wiederholen wollen. Also Sommerlocherer und Sommerlocherin. Das ist nicht komisch. Unverschämt. Das ist nicht komisch. Dürfen wir uns nach Ihrem Namen erkundigen? Ja, also ich bin der Bruder Leichtfuß, ich bin ex-geistlicher Mann. Ich war also... Geistlicherer? wie Sie wollen. Sie sind ein komischer Vogel. Also wirklich, ich fühle mich schon richtig wohl hier im Sommerloch. Jedenfalls war ich redaktionsgeistlicher bei, oder geistlicherer, wenn Sie so wollen, bei eurer Tagesordnung, wurde dann aber wegrationalisiert quasi. Und dann gut, danke, aber... Die werden wissen, warum Sie das gemacht haben. Was wollen Sie denn hier, Herr Leichtsinn? Ja, nun, ich habe mein Auto auf einem schattigen Parkplatz abgestellt und bin dann zu Fuß hier nach Sommerloch gepilgert, um dem großen Rumtopfen, dem alljährlichen, hier heute am Sankt-Nimmerleins-Tag beizuwohnen. Das wollen alle sehen. Manchmal wünsche ich mir, wir hätten unsere alte Stadtmauer wieder. Ja. Na ja, vielleicht könnten Sie mir ja ein bisschen Näheres noch zum Rumtopfen bei einem Glas Bier erklären. Das ist bei uns eigentlich nicht üblich, dass während des alljährlichen Rumtopfens alkoholische Getränke getrunken werden. Ja, Sie nehmen das aber sehr ernst. Das ist auch so schon schlimm genug. Das Rumtopfen ist eine ernste Angelegenheit. Naja, dann vielleicht ein Glas. Das werden Sie schon noch merken, Herr Leichtsinn. Ein Glas Wein vielleicht? Wir trinken im äußersten Fall ein Tässchen Tee vor den eigentlichen Zeremonien. Ein Tässchen Tee. Naja, also Ihr Bürgermeister... grünen Tee. Ich hoffe, Sie verstehen. Sehr beeindruckt. Wir können ja vielleicht einen Tee zu uns nehmen. Ich muss aber jetzt kurz vielleicht können Sie sich zuerst umkleiden gehen, denn in diesem... Gefällt Ihnen meine Soutane nicht wirklich angemessen, Herr Leichtsinn. Nicht angemessen. Naja, Sie sind alle sehr festlich gekleidet, muss ich gestehen, wenn ich mich hier so umblicke. Ja, dem hohen Anlass angemessen. Naja, also ich kann ja mal schauen. Die Soutane hat schon einiges durchgemacht. Da ist schon mancher Ball. Vielleicht finden wir was für Sie im Magazin, Herr Leichtsinn. Ich denke, wir finden was für Sie im Magazin. Naja, wie Sie wollen, das ist wirklich sehr freundlich. Ich fühle mich hier richtig gastfreundlich aufgenommen. Jedenfalls müsste ich jetzt mal... Das ist nicht witzig, Herr Leichtsinn. Ich müsste jetzt aber kurz nochmal konsequent sein und das Jingle anmachen für die Sendung. Gastfreundlich aufgenommen. Also das Jingle, wenn Sie einen Moment noch sich gedulden würden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass was auch immer Ihr Jingle sein mag, dass es wichtiger ist. Ach, das werden Sie schon zu begreifen lernen. Ich frage mich überdies, wo Sie es denn einlegen wollen. Ja. Sehen Sie sich hier um auf dem Marktplatz? Gelierte grüne Wände? Natürlich, ich bin sehr beeindruckt. Gähnende schwarze Tunnel. Wo ganz, wollen Sie es denn einlegen? Rustikale Feierlichkeit stelle ich mir vor, ist dieses Rumtopfen. Aber jetzt passen Sie mal auf auf dieses Jingle. Ich leihe es mir aus dem Kreuz. Ja, dann beeilen Sie sich wenigstens, wenn es schon sein muss. Und jetzt mache ich es einfach an. Passen Sie auf. Um Himmels Willen. Eure Tagesordnung. Herr Leichtsinn, machen Sie es wieder aus. Reicht. Können Sie vielleicht... Ja, das reicht. Naja, ist das nicht... schön. Ich meine, es ist ein ganz lustiges Jingle, würde ich sagen. Und genau aus diesem Grunde ist es dem Rumtopfen nicht angemessen, Herr Leichtsinn. Ganz vulgärer Krach, was Sie da lustig nennen, das ist... Ich denke, Sie werden schon noch begreifen. Vielleicht, wenn Sie uns jetzt folgen würden, naja, Herr Leichtsinn. Es ist also wirklich ein ganz tiefer Einstieg in die Folklore. Ich bin ganz beeindruckt. Also, sehen Sie es, wie Sie wollen, aber kommen Sie jetzt bitte nicht. Interessiert, so Rumtopfen und so. Ja, jetzt folge ich Ihnen mal. Vielleicht können wir so lange unsere Hörerinnen und Hörer mit einem kleinen Beitrag erfreuen. Sie hätten nicht zufällig eine Idee, oder? Ich bezweifle kaum, dass Sie das selbst regeln. Entschuldigen Sie, dass ich gefragt habe. Nicht so ungut, ne? Super Atmosphäre, ja, eine Spitzenstimmung. Ich bin schon kaum noch traurig, dass ich suspendiert worden bin. Völlig unwürdig alles. Machen Sie jetzt bitte vielleicht Ihren Beitrag an, Herr Leichtsinn. Ja, vielleicht sollte ich kurz noch von meinem Kollegen Bruder Leichtfuß erzählen. Der sollte eigentlich mit mir hierher pilgern, aber er ist weggeflogen. Leider. Macht ihn wohl nichts aus, was? Na schön, dann halt jetzt der Beitrag. Anmoderationsvorschlag. Tippreihe, das große Rumtopfen. Der Traum vom Rumtopfen steht bei den Deutschen auf der Wunschliste ganz oben. Rund 80% der Bevölkerung möchten einmal zum großen Rumtopfen am Sankt-Nimmerleins-Tag nach Sommerloch. Seit diesem Jahr erhalten allerdings wesentlich weniger Bundesbürger die Zulassung durch die Behörden von Sommerloch. Aber werden einige Tipps zum Rumtopfen berücksichtigt, kann so mancher, der sich bisher nicht an das Thema gewagt hat, den Traum von der eigenen Teilnahme verwirklichen. Beispiele stellt jetzt Andreas Schulte vor. Dieser Text gilt für alle folgenden Beispiele. Tipp 1. Grundstückskauf. Kostenfaktor Nummer 1 beim großen Rumtopfen. Länge 1 Minute 16 Sekunden. Mutterseelen allein. Mutterseelen allein? Hier in der Asservatenkammer von Sommerloch. Mir wird fast ein bisschen bange, aber ich möchte natürlich meine Hochstimmung nicht verlieren. Ich bin eigentlich ganz begeistert, dass ich hier teilnehmen kann. Jetzt warte ich nur noch auf die Sommerloch-Harara und Sommerloch-Harara-Rennen, dass die mich einkleiden für den festlichen Anlass entsprechend. Oh, jetzt klingt ein Geräusch, das einen Schauer nach dem anderen über den Himmel jagen muss und so auch über meinen Rücken unter der Soutane. Es klitschnass, die Soutane liegt eng an, klebt am Körper und beginnt ein bisschen zu muffeln. Aber vielleicht kommen ja jetzt auch Eier, die Tür. So, so erleichtert sich auch. Erleicht sind. Das also zunächst mal haben wir hier erstmal den Tee. So, das klingt wohl der offizielle Teil, was? Ja, wir heißen Sie nochmals herzlich willkommen hier in Sommerloch zum großen Rumtopfen. Sie haben sich entschlossen, teilzunehmen. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Danke, ja. Sie haben sich entschlossen, am großen Rumtopfen teilzunehmen. Ja. Dieser Ihr Entschluss ist unwiderruflich erfolgt. Sie sind nun gezwungen, die gesamten Feierlichkeiten mit zu tragen. Aber herzlich gern. Also, ich freue mich wirklich aus. Ach, das freut uns ja zu hören. Ja, wir stellen uns vielleicht erstmal vor. Das halte ich für angebracht, ja. Ja, mein Name ist Sommer, Theodora Sommer. Theodora Sommer, ja, das ist ein super Name. Hallo. Mein Name ist Les Noch. Les Noch. Das ist nicht komisch. Mein Name ist Helmut Sommerlöcherer. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Bürger und nur hier, das ist repräsentativ. Ach so, natürlich für die Statistik, ganz klar, ganz klar. Willkommen. Ach nee, ich bin nur der Gast. Entschuldigen Sie. Sie werden sich schon noch umgucken. Natürlich. Was haben Sie denn für mich jetzt anzuziehen? Also die Soutanen, die stinken ein bisschen, weil ich bin ins Schwitzen geraten. Hier in der Asservatenkammer ist es ja doch ungemein stickig. Oh, Herr Leichtsinn, sind Sie nicht, meinen Sie nicht, dass es jetzt an der Zeit wäre, den Teebeutel aus dem Tee rauszunehmen? Oh, ja, selbstverständlich. Es ist bei uns nicht üblich, während des Rumtopfens den Tee zu lange ziehen zu lassen. Nein, das ermüdet ja auch und dann ist ja die Energie fürs Rumtopfen nicht mehr vorhanden. Vielleicht möchten Sie gleich einen Schluck von der Tasse nehmen, Herr Leichtsinn. Natürlich. Dann trinken Sie mal, bitte. Noch einen Schluck vielleicht? Vielleicht später, also es schmeckt ein bisschen... Ich möchte bitten, Herr Leichtsinn. Merkwürdig. Ja, nun, wenn Sie, ich möchte natürlich Ihren Gastgeber-Gefühlen nicht... Na gut. Das reicht. Das sollte genügen. Ganz interessant, ja. Überaus. Danke sehr, Herr Leichtsinn. Ja. Wenn wir vielleicht dann zur Feststellung Ihrer körperlichen Daten kommen können. Selbstverständlich. Ja, also meine Körpergröße beträgt 1,72 Meter. Kopfumfang? Beträchtlich, möchte ich in aller Bescheidenheit anmerken. Ja. Mindestens 66 Zentimeter. Ja. Gut. Noch was? Augenabstand? Moment mal. Zwei Finger breit. Zwei Finger breit? Ja. Ja. Sie wissen nicht zufällig den Widerstandswert Ihrer Hautoberfläche elektrisch? Nein. Na gut, ich sehe schon, aber das können wir wohl später noch feststellen. Hätte ich es vorher gewusst. Ja. Blutzucker. Sie könnten ja so Broschüren rausbringen. Blutzucker, Herr Leichtsinn. Danke, ich trinke den Tee lieber grün. Es ist sehr anstrengend, Herr Leichtsinn, Ihnen eine Konfektion anzumessen. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich möchte Ihnen auch gerne Rede und Antwort stehen. Regelmäßiger Stuhlgang, Herr Leichtsinn. Ja, herzlich gern. Sie haben die Kalziumwerte Ihrer Knochen vermutlich im Impfpass stehen. Wenn Sie den bitte rausgeben wollen. Impfpass. Sind Sie Tetanus geimpft? Gegen Polio? FSME? Ich bin Täterschütze. Das ist gar nicht wahr. Ich bin... Ihren Impfpass bitte, Herr Leichtsinn. Ich habe meinen Impfpass nicht dabei. Ja, dann müssen wir wohl zuerst die Medizinkommission. Ja, aber wenn Sie mich vielleicht einkleiden wollen, das Rumtopfen scheint doch draußen gut, bereits begonnen zu haben. Wir können mit dem Einkleiden anfangen. Es wird kaum noch Zeit sein. Ja, was haben Sie denn für Kostüme anzubieten? Wir hätten eine eiserne Jungfrau. Ich bin Geistlicher, bitte. Ja. Na gut, wenn Sie als Geistlicherer das nicht dürfen. Geistlicherer. Ich habe hier noch ein paar Daumenschrauben. Wer das denn? Ich selber schlafe in einem in Daunenbecken. Achso, das... Oh, jetzt geht's wohl richtig los da draußen. Ja, es scheint der eigentliche Teil der Zeremonien angefangen zu haben und wir sind noch nicht mal mit dem Erfassen ihrer Daten durch. Ja, wenn sie mir vielleicht was anzuziehen geben wollen, dann können wir rausgehen und richtig schön feiern zusammen. Am besten, sie tragen diese schwarze Binde um die Augen. Ja, sind mal Löcher in der Nacht. Sie können die Daumenschrauben anziehen. Ach so. Ein bisschen fester. Autsch. Ja, jetzt ist es fest genug, ja. Fest genug. Mit der schwarzen Binde kann ich gar nichts sehen eigentlich. Ja, muss man nichts sehen. Das ist erwünscht. Gut, dann folgen Sie uns vielleicht nach draußen. Das ist eher alles. Genau, der nächste Teil ist ja, Herr Lessen auch. Zunächst mal nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, wenn Sie vielleicht noch einen Beitrag dann einführen. Ja, einführen? Sie meinen jetzt. Machen Sie schon, Herr Leichtsinn. In den Eltern. Ja. Na gut. Tippreihe: Das große Rumtopfen. Es folgt Tipp 2. Selbstverständlich gilt auch für diesen Tipp der bereits vorhin verlesene Text. Tipp 2. Rechtzeitig, Klammer auf ein, Klammer zu, planen, Doppelpunkt, Termine und Nebenkosten. Länge 1 Minute und 20 Sekunden. Werfen Sie bitte auch dieses Teil noch in den Tee. Ja. Herr Sommerlöcher. Gut. Ja, was könnten wir? Wir könnten hier oben links noch Platz schaffen. Geben Sie mir erstmal die Zange. Ja. Die Zange. Ja. Bitte. Sofort hier bitte. So. Nein. Ich hätte gern den Gewindebohrer mehrzöllig. Danke. Gut. Also ich denke, ich werde jetzt hier oben an eine Bohrung setzen. Dann können Sie unten noch was entnehmen und dann sind wir, glaube ich, soweit. Mit dem Korundbohrer. Ja, bitte. Aha. Wenn Sie jetzt... Da ist noch eins drunter. Nehmen Sie das vielleicht auch noch raus. Nehmen Sie dieses zuckende Teil, dieses noch zuckende Teil vielleicht auf diesen großen Glasquader, der dort hinten in der Ecke steht, legen. Wenn wir vielleicht das Licht ein bisschen dämpfen könnten, und ich dann denke, das ist dieser Regler, ja. Den Spot auf den Glasquader mit dem noch zuckenden Teil daraus. Haben Sie die Kreissäge bewegt? Hallo? Herr Leichtsinn? Herr Leichtsinn? Ja. Nein, Sie müssen sich getäuscht haben. Er schläft noch. Er schläft tief und fertig. Dieser Tee hat noch jeden eingeschläfen. Ja. Gut, können wir dann vielleicht den Trockennebel einschalten? Ja, sind wir dann soweit für das Ritual? Ja, vielleicht noch etwas mehr Platz schaffen. Vielleicht noch von dort unten noch. Wir könnten dieses Teil noch... Was meinen Sie denn da? Hören Sie mal. Ich habe den Eindruck, Sie entnehmen mir hier fortwährend Teile... Und werfen Sie in Ihren Teeeimer? Sind Sie eigentlich noch zu retten? Herr Leichtsinn, da hört für mich irgendwann auf. Es ist nicht vorgesehen, dass Sie an dieser Stelle aufwachen. Aber wenn Sie vielleicht noch ein Schlückchen Tee möchten. Nein, ich möchte keinen... Herr Leichtsinn, bitte, ich biete Ihnen hier Tee an. Es ist sehr unhöflich, ein solches Angebot abzulehnen. Na gut, ich meine, man muss sich auch einlassen auf die Bräuche der... Noch ein bisschen Tee, Herr Leichtsinn. Ja, das schmeckt... Naja, also ich würde mal sagen, das schmeckt interessant. So, jetzt ist aber schnell, dass wir dann auch fertig werden. Ich habe hier die Gewindebohrung oben links unterhalb von den Wülsten gesetzt. Und ich denke, wir könnten hier mit der Verschraubung beginnen. Den zölligen Stehbolzen einsetzen. Ja, dass wir dann recht schnell die Brückenstangen einbauen können. Die Zylinderkopfdichtung drunter schieben, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob dieses Modell standhaft genug ist. Der sieht doch von Wohlleben einigermaßen gezauselt aus. So, jetzt haben wir aber bald alle Teile raus. Vielleicht, wenn wir den Tee-Eimer doch schon rüberbringen in die Küche. Sollen heute noch welche kommen. Ja. Gut, dann wären wir hier soweit. Ja, alles klar soweit. Schön. Dann können wir wieder zumachen. Ja, gut. Nähmaschine. Vielleicht doch die etwas stärkere Nadel und den... Ja, das ist nicht schön geworden. Haben Sie imprägniert? Ja, natürlich. Gut, dann können wir jetzt die Elektroden anschließen. Jetzt die Elektrokoagulation vornehmen. Ja. Ja, das sieht doch vielleicht sind. Aus. Vielleicht sind Sie wach? So, Sie sind jetzt bereit fürs große Rumtopfen, Herr Leichtsinn. Naja, das freut mich zu hören. Also ich bin wirklich gut gelaunt. Blinken Sie mal bitte mit dem linken Auge. Ja, sehr gut, mit dem rechten. Hervorragend. Was ist das denn? Also, Herr Leichtsinn, ich betätige mal den Schalter auf Ihrer Brust. Ja, sehr gut. Gut, ja. Stopp. Was haben Sie mit mir gemacht? Hören Sie mal. Fallen Sie bitte den Greifhaken links aus. Schön. Zugreifen. Danke sehr. Ja, ich denke, wir können ihn... Das ist ja ganz brauchbar, würde ich sagen, so in seinem jetzigen Zustand. Ausgezeichnet gelungen, würde ich sagen. Ein überraschendes Modell. Ich erkenne mich gar nicht wieder. Naja, dann kann es ja jetzt wahrscheinlich losgehen, oder? Ja, wenn Sie vielleicht noch einen Beitrag machen, dass wir die Pause überbrücken, bis wir draußen sind, ja, das dann kommen wir dann zum eigentlichen Rumtopfen. Das mache ich auf der Stelle, sofort. Tippreihe, das große Rumtopfen. Tipp 3. Auch für diesen Tipp gilt selbstverständlich der an früherer Stelle gesendete Anmoderationsvorschlag. Tipp 3. Innen und außen Kosten sparen. Länge 1 Minute 10 Sekunden. Der Beitrag ist auch per Musiktaxi, ISDN, abrufbar. Bitte wenden Sie sich unter der Telefonnummer 02225-9197-0 an Frau Blaschke. Das ist es also. Das ist das große Rumtopfen. Und es ist noch viel anstrengender, als ich allmählich anzunehmen begonnen habe. Warten Sie ab, bis Sie in die hinteren Bereiche der Baustelle gelangen, Herr Leichtsinn. Ja, schon wieder ein... Seien Sie jetzt ruhig, das ist schon unnötig. Wieder ein Gegenstand ausgewichen. Wir möchten bitten, dass Sie sich sehr bemühen. Es hängt viel davon ab, dass Sie hier bestehen, Herr Leichtsinn. Ja, natürlich. Ich klicke meinen rechten Arm hier ein. Eine interessante Variante. Die letzten Teilnehmer sind an der Stelle schon gescheitert. Geschafft! Wenn Sie jetzt die Vorspannung erhöhen. Natürlich. An diesem Stellrad. Ja. Vorsicht, fassen Sie diesen Knopf nicht. Es ist gelungen. Ja. Sie ist im roten Bereich. Gerade noch mal im roten Bereich. Ja, die wenn Vorspannung. Sie vielleicht sich dann nach drüben begeben würden. Natürlich. Ich habe hier einen... Und Achtung, dass Sie nicht... Ich habe meiner Bauchdecke dieses XLR-Kabel mit Sicherheitsknöpfchen am Stecker entnommen. Und werde es jetzt hier an die Buchse anklinken. Ah. Achtung, hinter Ihnen das Objekt. Die Kanten. Ob das schaffen wird? Ja, weichen Sie dem Querträger aus. Drumherum gemogelt. Und jetzt schnell eine kleine Mathematikaufgabe. 32 hoch 3. Bitteschön. Keiner weiß das Ergebnis. Ich weiß es selber auch nicht, aber egal. Das ist nicht witzig, Herr Leichtsinn. Nein, es ist überhaupt nicht witzig. Ich bin ganz konzentriert dabei. Die Ozonen. Steigen Sie doch nach oben, Herr Leichtsinn, in die Gegend des Kompensators. Ja. Dass Sie dann von hinten an den Buchsenschacht kommen. Da bin ich. Der Schacht. Und jetzt die Verbindung herstellen. Ja. Werfen Sie es ein, wie wir es Ihnen gezeigt haben. Und jetzt? Herr Leichtsinn. Ja, ich habe die Kombination erhalten. Damit komme ich, glaube ich, ins Finale, oder? Herr Leichtsinn, Finale. Überdies ist Ihnen der Rückweg jetzt versperrt, Herr Leichtsinn. Also ich denke, Sie gehen jetzt... Es beginnt gleich die zweite Stufe. Ich sehe mich gescheitert. Gehen Sie zunächst mal zum tiefsten Punkt runter. Wir können dann fluten. Achten Sie darauf, dass Sie nicht an diese Kontakte an der Seite kommen. Autsch, schon passiert. Ja. Fluten? Habe ich Fluten gehört? Gut, wir können vielleicht dann den zweiten Teil starten. Den Tee vielleicht, den großen... Den Tee vielleicht, ja. Ja, hier ist der Tee. den großen Behälter mit dem Tee, ja, fluten. Gut, wir fluten jetzt, Herr Leichtsinn. Klatschen Sie nicht so rum. Das ist ja... Vielleicht nehmen Sie noch einen unten raus. Sie werden jetzt aufgeschwemmt, Herr Leichtsinn, bis Sie auf die Ebene mit den Strukturen gelangen. Dann steigen Sie bitte aus. Ich habe keine Muster erkannt. Ich habe nur ganz, ganz amorphe Figuren erkannt. Sie sagen... Achten Sie auf das Licht. Ich glaube, er schafft es nicht. Ich habe doch eine schwarze Binde vor den Augen. Wie soll ich auf das Licht achten? Achten Sie auf das Licht bei halb zwei. Halb zwei. Jetzt, bei mir hat was geklingelt. Er wird es nicht schaffen. Bei mir hat was geklingelt. Bei mir hat was geklingelt. Hallo? Ich glaube, Sie wiederholen sich. Ich muss das Musiktaxi rufen. Ich hab die Kraft nicht mehr, das durchzustehen. Tippreihe. Das große Rumtopfen. Tipp 4. Auch für den folgenden Tipp gilt selbstverständlich der an früherer Stelle gesendete Anmoderationsvorschlag. Tipp 4. Finanzieren ohne Risiko. Länge 1 Minute und 9 Sekunden. Abmoderationsvorschlag. Weitere Tipps für das Rumtopfen erhalten Sie in der kostenlosen Broschüre Wie Sie richtig rumtopfen. Direkt bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Presse und Information, 74523 Schwäbisch Hall. Auch der Abmoderationsvorschlag ist selbstverständlich gültig für alle bisherigen Tipps. Dieser Beitrag ist auch per Musiktaxi abrufbar. Bitte wenden Sie sich unter der Telefonnummer 02225 91970 an Frau Blaschke. So, jetzt gleich mal schauen. Eins. Ja, jetzt. Jetzt haben wir's. Frau Blaschke? Ja? Sie sind es selbst, wie angenehm. Ja, das Musiktaxi. Es steht vor der Tür. Das ist gut, dann kann ich gleich einsteigen. Vielen Dank. Ja, das hat ja prima geklappt. Gleich hin. Ich schaff das noch. Tja, er scheint es bis zum Musiktaxi geschafft zu haben. Das ist erstaunlich, das hat noch niemand geschafft. Allerdings erstaunlich. Vielleicht ist noch Hoffnung für Sommerloch. Vielleicht schafft er's. Vielleicht ist er der Erste, der der Aufgabe gewachsen ist. Wir haben unser Bestes getan. Ich hätte nicht gedacht, vom Ansehen, der Name Herr Leichtsinn, aber man kann sich täuschen. Hat sich auch am Anfang ein bisschen blöd angestellt. Ja, diese Sendung hier hieß Eure Tagesordnung. Das große Rumtopfen. Kam aus Sommerloch. Wir hoffen, es hat Sie interessiert. Für die Sendung verantwortlich waren wir in Sommerloch. Sven Saale. Kai Schreiber. Caroline Herter. Und Michael Ebmeier. Beim Rumtopfen in Sommerloch. Mitten in Deutschland. Rum. Rum, rum. Wir topfen rum. Rum, rum, in Sommerloch. Rum. Wir topfen rum. Rum, rum, rum. Rum. In Sommerloch. In Sommerloch. Rum, rum. Am St. Nimmerleinstag. Rum, rum. Wir topfen rum. In Sommerloch. Wir topfen rum. In Sommerloch. Wir topfen rum. Wer hier nicht rumtopft, gehört nicht dazu. Wir topfen rum. Rum. In Sommerloch. Bald auch du am St. Nimmerleinstag. Wir topfen rum. Topfen wir rum. In Sommerloch. Wir topfen rum. Wer einmal dabei war, der wird es nie vergessen. Wir topfen rum. In rum, Sommerloch. Rum, rum, rum. Wir rum, topfen rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Yeah. Rum, rum, rum, rum. Rum, rum, rum, topfen rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum,